Schmachteten, auf den Rost gelegt, mit Pfeilen durchschossen, in Pech gesotten, wilden Tieren vorgeworfen, an das Kreuz geschlagen und das Entsetzlichste mit einer Art Freude litten. Leiden, grausame Qualen erdulden, erschien mir fortan als ein Genuss und ganz besonders durch ein schönes Weib. Da sich mir von jeher alle Poesie wie alles Dämonische im Weibe konzentrierte, ich trieb mit demselben einen förmlichen Kultus. Das ist nicht 50 Shades of Grey, das ist die Venus im Pelz von Sacher Masoch. Aus 50 Shades of Grey ist, ich schlafe nicht mit jemandem, ich ficke. Hart. Also ihr seht die Tendenz dieses vermeintlich subversiven Romans geht dahin, dass die eigentliche Grausamkeit in der Sprache liegt, in der es geschrieben ist. Ich muss auch gestehen, ich habe es nicht ganz gelesen. Also, ich habe wirklich alles versucht, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe meine Studenten lesen lassen, den Rest. Von daher, es sei mir verziehen, wenn ich nicht jedes Detail dieser brillanten neuen Literatur kenne. So. Ich habe auch eine Gliederung, ob ich mich daran halte, ist so eine Sache. Ich werde erstmal anfangen, euch ein paar Fun Facts über 50 Shades of Grey zu erzählen und dann steigen wir direkt ein in die Grundlagen der psychoanalytischen Perversionstheorie, kommen dann zur weiblichen Perversion und dann erkläre ich euch, warum der weibliche Masochismus eigentlich ein Mythos ist. Also wir können dann den Begriff diskutieren und vielleicht habe ich es dann noch, mal zurückzukommen auf den Roman und inwiefern 50 Shades of Grey überhaupt was mit BDSM zu tun hat. Also ich versuche wirklich, mich dran zu halten, werde auch nicht vorlesen, also es wird ein bisschen wild. Ich hoffe, das ist okay. Also, hört ihr mich noch gut? Dann, okay, gibt keine gegensätzlichen Ansagen. 50 Shades of Grey ist quasi... wird häufig abgekürzt, also wenn ihr irgendwo Hashtags findet mit 50 SOG oder FSOG, das ist so die Insidersprache für 50 Shades of Grey, wurde geschrieben von E.L. James, die als Autorin Erika Leonard eigentlich in London Mutter von zwei Söhnen ist, geht hervor aus einer Fanfiction, also das ist was man tatsächlich nicht so richtig weiß, wenn man sich nicht in dem Milieu rumtreibt oder also in dem Milieu liest oder schreibt oder dazu nicht recherchiert hat. Und zwar wurde 50 Shades of Grey zunächst unter dem Titel The Master of the Universe als Adult Fanfiction zur Twilight-Saga, Twilight-Saga ist ja eigentlich schon der Titel, geschrieben und zwar von der Autorin unter dem Pseudonym Snow Queen Ice Dragon. Also ihr seht, in welche Richtung es ungefähr geht. Und die Protagonistinnen waren ursprünglich Edward Cullen und Bella Swan. Also vielleicht kennt ihr so die Twilight-Saga, ist ja vom Niveau ähnlich hoch. Was ist Fanfiction? Also Fanfiction, da treffen sich Leute in Chats und schreiben Geschichten zu bestehenden literarischen oder kulturellen Gütern, wie zum Beispiel, wie heißt es mit den Raumschiffen? Star Trek, genau, danke schön, wollte ein paar Worthänger. Zu Star Trek suchen sich irgendwelche Charaktere raus und erzählen dort eine andere Liebesgeschichte weiter, zum Beispiel zwischen Spock und Pille könnte dann eine brennende Liebe entstehen. Das ist quasi ungefähr Fanfiction, es kann dann auch in ein anderes Universum verlegt werden, also ins 20. Jahrhundert oder so ungefähr funktioniert Fanfiction und aus genau sowas ist auch 50 Shades of Grey herausgegangen. Das heißt, die Autorin hat hier die Charaktere ursprünglich dann dort rausgenommen und so ein BDSM-Blümchen-Setting verlegt. Genau. The Master of the Universe war äußerst beliebt und sobald Miss James dann einen Verleger hatte, wurde das dann auch auf der Seite fanfiction.net gelöscht. Aber die Kenner wissen, dass ungefähr 89% des Contents identisch sind. Also es sind so Sachen, wo man denkt, okay, ja, völlig überflüssige Informationen, aber immerhin Informationen zum Tatbestand, der vielleicht noch interessanter ist als der Inhalt an sich. Dann hat 50 Shades of Grey mehrere Rekorde aufgestellt, und zwar wurde es, der Trailer zur Verfilmung wurde in der ersten Woche, glaube ich, 3,5 Millionen Mal angeklickt, und in der, also am ersten Tag, an den ersten 24 Stunden, und in der ersten Woche ungefähr 100 Millionen Mal haben Leute diesen Trailer angeklickt in der Erwartung von was auch immer. Die Bücher haben sich tatsächlich 5,7 Millionen Mal verkauft, 2,3 Millionen Mal davon der erste Teil. Ich glaube, dann haben die meisten noch aufgegeben und die Hälfte hat dann noch den Rest gekauft. Und was ich am spannendsten finde, ist, dass man tatsächlich dieses Werk irgendwie würdigen muss, weil es tatsächlich marketingtechnisch irgendwas richtig gemacht hat. Denn die meisten Informationen findet man im Handelsblatt. Denn der Roman und die Verfilmung haben etliche Verkaufsrekorde und Verkaufsstrategien animiert. Und zwar, ich suche euch da mal was Lustiges raus. Genau, also die ganzen Erotik-Center haben ihr Sortiment erweitert. Das ist, glaube ich, allen irgendwie aus der Presse klar. Aber auch die Baumärkte haben ihren Bedarf quasi kundenorientiert erweitert, und es gab sogar beim britischen Baumarkt B&Q ein Memo für die Mitarbeiterinnen, also es ging an 20.000 Mitarbeiter, ein Memo, in dem das Personal dazu angehalten wird, sich mit dem Inhalt von 50 Shades of Grey durch das Lesen der Romanvorlage vertraut zu machen. Das war noch vor dem Kinostart, und die Mitarbeiterinnen konnten sich dieser Romaso-Geschichte dann auch eine Woche lang bei ihrem Arbeitgeber ausleihen, um ihre Kunden halt kompetent zu Kabelbinder und Gaffer-Tape zu beraten. So. Audi hat auch gut verdient, denn es gibt 5 unterschiedliche Modelle, also Product Placing im Film. Es gibt, da könnt ihr mal googeln, es gibt eine Lego-Version des Kinotrailers, also auch Lego hat sich einen Spaß draus gemacht. Das Buch wurde in 37 Sprachen übersetzt, und im Gegensatz zu dem doch sprachlich viel, viel anspruchsvolleren Die Venus im Pelz oder anderen Geschichten wie Die Geschichte der O, gibt es dort keine wechselseitige Dominanzausübung, sondern nur eine einseitige. Also insofern ist da für die Shades of Grey nicht so spannend. Die eigentliche SM-Erfahrung hat man, wie gesagt, beim Lesen, und das zitieren auch viele Autoren in der Zeit. Was gibt es noch? Es gibt eine interessante feministische Debatte, die losgetreten wurde, nachdem das Buch veröffentlicht und der Film gelauncht wurde. Und interessanterweise hat sich Alice Schwarzer sehr, sehr positiv über den Film und das Buch geäußert, da es ja endlich mal eine Möglichkeit sei, dass Frauen ihre Fantasien kommunizieren könnten. Werden wir uns später vielleicht noch fragen, ob das denn so stimmt. Es gibt interessante Publikationen von Eva Illu, einer Kultursoziologin, die ganz deutlich macht, dass es darin nicht um Fetisch und Fesseln oder weibliche Fantasien geht, sondern um die Sehnsucht nach Kontrolle. Also sie analysiert die Muster, die in dem Roman und im Film vorkommen, auf eine Widerspiegelung von kulturellen Beziehungsverhältnissen, die ihr, also das ist eine sehr spannende Publikation, die kann ich wirklich empfehlen. Was gibt es noch? Ja, nicht viel. Also habt ihr was gelernt? Lego hat 50 Shades of Grey nochmal verbessert rausgebracht, und als ich auf der Suche nach dem Buch war, habe ich festgestellt, man liest das gar nicht mehr als Buch. Also ich habe es dann in Zeitung eingeschlagen, weil es mir ein bisschen zu peinlich war, es in der Bahn zu lesen. Der Konsument kauft das E-Book. Also die ganzen Leute mit ihren Tablets, mir wurden ungefähr 10 E-Book-Versionen angeboten und nur eine gedruckte. Fand ich sehr lustig. Also heimlich lesen Leute das doch auf ihrem E-Reader. So. Kommen wir mal zu den Grundlagen der psychoanalytischen Perversionstheorie. Da gibt es eine Definition, die wir für verbindlich halten, von Laplanche und Pontalis. die besagt, dass Masochismus eine sexuelle Perversion bezeichnet, bei der die Befriedigung an den Leiden oder der Demütigung, die durch das Subjekt erduldet wird, geknüpft ist. Wenn man das verstehen will, muss man natürlich erstmal verstehen, was ist denn jetzt eine sexuelle Perversion im Sinne der Psychoanalyse? Die muss man ganz klar abgrenzen von der psychiatrischen Definition. Hier gibt es nämlich die statistischen empirischen Manuals. Ihr kennt den DSM-5 inzwischen und den ICD-10. In diesem Klassifikationssystem wird die Bezeichnung Paraphilie oder auch Störung der Sexualpräferenz benutzt. Also den Begriff Perversion werdet ihr so in der Medizin nicht mehr finden. Und hier geht es auch eher um Störungen auf einer beobachtbaren Symptomebene zu beschreiben. Und zwar dienen ja diese Manuals dazu, eine Störung zu beschreiben, um sie diagnostizieren und behandeln zu können. Dabei geht es aber jetzt nicht um Ursachenbehandlung in der Regel, sondern eher um Symptombehebung. Also insofern ist da auch eine interessante Abgrenzung zur analytischen Herangehensweise. Dann, das haben wir ja gerade gesagt, ICD-10 und andere diagnostische Manuals im Allgemeinen definieren Perversion als eine wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasie, die dauerhaft Bedürfnisse oder Verhaltensweisen bevorzugt. Es geht häufig um nichtmenschliche Objekte, um Leiden oder die Demütigung von sich selbst oder eines Partners, um Kinder oder andere nicht einwilligungsfähige Personen oder Objekte. Also es gibt zum Beispiel auch Objektophilie, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist dann die Liebe zum Trecker oder zum Auspuff oder zum, es gab eine Frau, die war objektophil an die Berliner Mauer gebunden und hatte dann einen großen Zusammenbruch, als die Mauer gefallen ist. Also es gibt es schon eine ganze Weile, ist eine so der neueren Störungen, die in dieses Feld fallen. Um als so eine Störung wahrgenommen zu werden, muss sowas mehr als 6 Monate dauern und obligaten oder episodischen Charakter haben. Sie muss auch, also um eine Störung diagnostiziert zu bekommen, muss man daran leiden. Also es muss körperliches Leiden diagnostizierbar sein, also für die Psychiatrie. Der Begriffswandel macht hier ganz gut deutlich, dass es um sexuelle Vorlieben, dass viele sexuelle Vorlieben, die wir vorher mit einem Krankheitswert belegt haben, jetzt inzwischen in das Feld von Variationen des normalen oder natürlichen fallen. Also zum Beispiel wird ganz klar Homosexualität, Gott sei Dank, nicht mehr als Perversion klassifiziert, sondern als eine Variation. Und andere, also auch sadomasochistische Spielchen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, BDSM, die ganze Bondage-Szene, wird hier nicht mehr mit Krankheitswert belegt, sondern fällt ganz eindeutig raus. Insofern also auch dort in der Begriffsentwicklung ein Fortschritt. Die klassische psychoanalytische Definition von Perversion geht natürlich auf Freud zurück. Also inzwischen schon 110 Jahre alt, die 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie. Und wer jetzt sagt, oh, Freud... So, es ist viel emanzipatorischer, als man so denkt, denn auch hier wurden von Anfang an Nicht-Homosexualitäten, also Inversionen von den Perversionen ganz eindeutig abgegrenzt von Anfang an. Und Berner spricht davon, dass sie im Grunde, also alles, was Freud beschreibt, da geht es um Ersatzbefriedigung zur Vermeidung von Kohabitation und Prokreation, also in Deutsch heißt das, also auf Deutsch heißt das, sexuelle Perversionen weichen dem Koitus aus und dienen nicht zur Fortpflanzung. Also die Lustbefriedigung verweilt bei vorbereitenden Handlungen und vermeidet in der Regel den Koitus oder die Penetration. Zu den zentralen und emanzipatorischen Momenten der Freudschen Sexualtheorie gehört die Beobachtung, dass sowohl gewisse Ähnlichkeiten zwischen der Phänomenologie der Perversion und den lustvollen Spielen von Kindern mit erogenen Zonen und frühen damit verbundenen Sexualfantasien bestehen. Das bedeutet, dass Freud in diesem Werk halt erstmals die kindliche Sexualität propagiert hat. Also hier einen ganz eindeutigen eine Analogie schafft zwischen den perversen Spielen von Kindern, was ja heute auch noch unglaublich tabu belegt ist, und der Perversion. Man hatte halt viele orale Momente, viele anale Momente. Also wenn Leute Golden Shower praktizieren, dann hat es ja eine ziemlich große Ähnlichkeit mit dem, was wir bei Kindern beobachten können. Oder das Ludeln, das Lutschen am Finger, am Daumen. Das sind so orale Fixierungen, die sich manifestieren können und dann in Perversionen zum Tragen kommen. Also im Sinne der psychoanalytischen Perversionstheorie. Also auch hier ein sehr emanzipatorisches Moment, da die Perversion einfach als Variation des Normalen betrachtet wird, was jedem Menschen innewohnt. Also die Frage ist insofern nicht, ist jemand pervers, sondern inwiefern. Also wir alle sind es, die Frage ist halt nur inwiefern. So. Er schafft ja also oder reißt die Grenze zum Normalen ein, die sei schwer zu ziehen. Bei keinem Gesunden dürfte irgendein pervers zu nennender Zug zu fehlen. Gerade auf dem Gebiet des Sexuallebens stößt man auf besondere, eigentlich derzeit unlösbare Schwierigkeiten, wenn man eine scharfe Grenze zwischen bloßer Variation innerhalb der psychologischen Bandbreite und krankhaften Symptomen ziehen will. Also es ist von 1905, ist insofern fortschrittlicher als viele Erziehungsratgeber heutzutage. Ich kann euch da ein Beispiel geben. Ich glaube, im Jahr 2006 gab es einen Erziehungsratgeber für Eltern, der wurde den Eltern erklärt, dass auch die Väter, der hieß Körperliebe Doktorspieler, da wurde den Eltern erklärt, dass auch die Väter gut Bezug nehmen sollten auf das Genital ihrer Tochter, also das genauso waschen sollen, genauso benennen und bezeichnen und liebkosen sollen, wie sie das mit allen anderen Körperteilen tun. Das ist eigentlich ein sehr fortschrittliches Herangehen, weil erstens den Eltern die Angst vor der kindlichen Sexualität genommen wird und zweitens die Kinder quasi ein Bewusstsein für ihre Genitalität entwickeln, weil es nicht aus dem Sprachlichen ausgeklammert ist, nicht aus dem Taktilen ausgeklammert ist und gerade die weibliche Sexualität ist sehr hoch tabuisiert. Und dieser Elternratgeber, da gab es eine Anzeige von irgendeiner Rentnerin, der würde zu Pädophilie aufrufen. Der wurde dann aus dem Verkehr gezogen von Frau Dr. Lein, von der Lein. Ist bis heute auf dem Index, werdet ihr so nicht mehr kriegen. Obwohl da eigentlich ein sehr fortschrittliches Erziehungsbild propagiert wird. Und nicht etwa der Aufruf zu Pädophilie, weil es ja nicht im Sinne des sich befriedigenden Elternteils gemeint ist, sondern zur Wahrnehmung der kindlichen Sexualität. Also so viel zum Fortschrittlichen zwischen 1905 und 2005/6. Die These lautet also literarisch, pervers sind wir alle, nur ein bisschen mehr. In der Fachsprache könnte das so formuliert werden, die Perversion ist das Positiv des Normalen. Sie ist nicht deren Verkehrung und Verdrehung, sondern deren Betonung und Überhöhung. Bei Perversen können Züge für die für den Normalen charakteristisch sind, ins Extreme gesteigert sein. Ich stelle euch jetzt zwei, drei psychoanalytische Perversionstheorien vor, da es nämlich nicht die Theorie gibt. In meiner Arbeit machen die auch nur Sinn, wenn man sie zusammendenkt, weil sie verschiedene Aspekte der sexuellen Perversion betonen. Da gibt es einmal Herangehensweisen, die betonen eher den in Anführungsstrichen negativen, destruktiven Aspekt von Perversionen. Und es gibt Herangehensweisen, die sind positivistisch, betonen das kreative Moment daran und das Ich-Syntone. Sexualforscher und Soziologe Sigusch beschreibt in seinen Neosexualitäten, dass nicht nur die Definition dessen, was wir als normal oder pervers definieren, einem historischen Wandel unterliegt, sondern auch kulturell konstruiert und ebenso dekonstruierbar ist. Also da kommt noch ein weiteres Moment dazu, was uns sagt, dass wir dem Perversen näher sind, als wir denken, weil wir Begrifflichkeiten und Phänomene konstruieren und ebenso dekonstruieren können. Das kennt ihr aus der Geschlechtertheorie. Und zum Beispiel war Oralverkehr äußerst pervers am Anfang des letzten Jahrhunderts. Heute ist er das hoffentlich nicht mehr. Um diesen Überblick jetzt mal anzugehen, werde ich Robert Stoller, Fritz Morgenthaler und Theodor Reick mal etwas näher betrachten. Exemplarisch für dieses positiv-kreative und reparative Moment in der Perversion ist die Theorie von Fritz Morgenthaler und seinem Konzept der perversen Plombe. Also wie der Begriff schon sagt, laut Morgenthaler kommt es im Rahmen der Subjekt- und Geschlechtsgenese zu narzisstischen Kränkungen. Perversionen können als Ich-Leistung besonderer Art, als prothetische Ergänzung aufgefasst werden, die dazu dienen, die entsetzliche Lücke im Selbst auszufüllen, die die fehlende Entwicklung aufzureißen droht. Es gibt wahrscheinlich überhaupt keine narzisstische Entwicklung, also keine normale Entwicklung, die ideal verläuft, dass es sich nicht ein oder mehr stumme Plomben bilden würden. Das klingt jetzt irre kompliziert, ist es gar nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass auf dem Weg von der, also in jeder normalen Subjekt- und Geschlechtsgenese gibt es Differenzierungsprozesse, die vom hochgrandiosen Ich als Machtverlust empfunden werden. Also wenn ich feststelle, die Mutter ist von mir getrennt, die ist ein eigenständiges Wesen, was nicht meiner Allmacht unterliegt, ist es eine narzisstische Kränkung. Das schlägt so eine Bresche ins Selbst, mit der muss ich dann erstmal klarkommen. Dann stelle ich fest, ich bin gar nicht allmächtig, sondern ich bin nur das eine oder das andere Geschlecht. Vielleicht auch gar nichts davon. Dann muss auch das, also dann ist auch das eine narzisstische Kränkung. Und so gibt es ganz, ganz viele, die das Potenzial bergen, einen Riss in das Selbst zu reißen, der dann plombiert werden muss. Und da das gerade alles frühinfantil passiert, also auf diesen oralen, analen, frühgenitalen Stufen, also noch präödipal, das ist ein Begriff, den wir vielleicht später nochmal klären können, haben viele Perversionen dann auch entsprechende Anteile, also haben orale Fixierung oder anale Komponenten, drehen sich um Kot, um Bekoten, um was auch immer, da ist das Spektrum breit. Und diese Plombe ist wie ein Amalgam, was ihr vom Zahnarzt kennt, zusammengeschmolzen aus verschiedenen solchen Aspekten, also aus vielleicht Krisen, die die Geschlechtsidentität in Anführungsstrichen betreffen, irgendwas Oralen, irgendeiner Fixierung und füllen diese Lücke und dann kann sich das selbst einfach weiterentwickeln, ungestört von diesem Aspekt und nur auf dem Gebiet der Perversion bricht das dann vielleicht raus. Damit habt ihr dann auch schon Morgenthaler komplett verstanden. Und er ist also einer derjenigen, die diesen kreativen Aspekt betonen. Die perverse Plombe hat in diesem Sinne reparative Funktionen. Perversionen sind also metapsychologisch gesehen in allererster Linie Funktionen, die die Homöostase im narzisstischen Bereich ermöglichen und aufrechterhalten. Ein zweiter Forscher, den ich vorstellen möchte, ist Robert J. Stoller. Der hat geschrieben, die Perversion, die erotische Form von Hass, das ist von 1979. Und er steht für eine Perversionslehre, die feindselige Komponenten ins Zentrum rückt. Also hier betont er, dass die Perversion als das Resultat familiendynamischer Vorgänge, die Angst auslösen und danach und dadurch in dem Kind das Verlangen wecken, diese Ohnmachtsempfindung, also dieses Trauma in einen Triumph zu verwandeln. Das ist so die zweite Herangehensweise, das ist ja schon im Titel, die erotische Form von Hass. Da kann ich euch vielleicht auch lieber ein praktisches Beispiel geben, um das zu verstehen. Diese familiendynamischen Prozesse, das ist meistens dann auch in den Metaphern der Psychoanalyse gesprochen, das ödipale Drama, also Liebe gegenüber dem gegengeschlechtlichen Elternteil, Hass gegenüber dem gleichgeschlechtlichen, großes Drama, Kastrationsangst und das muss man alles kompensieren. Und um das zu kompensieren, dreht man den ganzen Kram um und richtet Hass und Aggression verschmolzen mit der sexuellen, libidinösen Komponente gegen das eigentlich Geliebte, um dem auszuweichen, dieses Drama nicht zu reaktualisieren. Das so ganz in kurz. Und man muss sich das so vorstellen, also Freud hat da ein Beispiel im Kontext eines ganz anderen Phänomens, und zwar das Garnrollenspiel. Kennt das irgendjemand? Wahrscheinlich nicht. Ihr müsst euch das vorstellen, dass ihr habt so einen Säugling im Bett und Das große Drama in diesem Moment ist, dass die Mutter den Raum verlässt. Sie unterliegt nicht meiner Allmacht, die ist einfach weg. Und für so ein Kind, ihr werdet es kennen, manche Leute sind ja schon Eltern, schreien, Drama, verlassen werden, Existenz, Bedrohung und was nicht alles. Und um das zu kompensieren, setzt sich das Kind oder das Subjekt, was dieses Trauma passiv erdulden muss, setzt sich in eine aktive Position und Freud hat dann an seinem Enkel oder ich glaube Neffen, ich weiß nicht genau, beobachtet, dass dieses Kind immer eine Spule über den Bettrand geworfen hat und sie dann zurückgezogen. Das heißt, es symbolisiert, also es trägt diesen Kampf des Weggehens und Wiederkommens, dieses Fort und da trägt es aus, indem es sich in die aktive, kontrollierende Position setzt und quasi Bestimmer darüber ist, wann die Mutter wiederkommt. Und dieses Kind hat dann immer diese Spule weggeworfen, oh, und dann wieder zurückgezogen, da. Also so ein Kind beobachtet beim Spielen, um zu erklären, wie so eine Verwandlung eines Traumas in einen Triumph funktioniert, kann man dieses Beispiel eigentlich ganz gut heranziehen, weil es diese symbolische Komponente noch mit drin hat. Man kann das auch ganz gut an vielen weiblichen Perversionen beobachten, die sich auch wie männliche Perversionen viel im sexuellen Bereich bewegen. Das erkennt man nicht auf den ersten Blick, weil die ebenso verschachtelt sind. Zum Beispiel Essstörung oder das Ritzen, was ja viel bei weiblichen Patientinnen vorkommt. Da denkt man erstmal, das ist eine Lust am Bluten, am Schneiden oder ja, es ist ein Hilferuf oder sonst was. Das ist ja meistens so die Erklärung. Eigentlich ist darin aber auch ein sehr aggressives, aktives Moment enthalten, weil es, also die weibliche Menstruation unterliegt ja jetzt nicht unbedingt der Herrschaft der Frau. Das kann man vielleicht mit bestimmten Kontrazeptiva irgendwie verschieben und irgendwie kontrollieren, aber nicht insofern, wie es bei vielen Pubertären dann einschlägt. Das heißt, man ist dort passiv dem Bluten ausgesetzt. Und wenn sich meistens kommt es dann vor bei Pubertierenden, die sich ritzen, da kann man das Bluten kontrollieren. Also es ist eine total verschobene Verwandlung eines Traumas in einen Triumph. Und bei Essstörungen ist es ähnlich, also man kann nicht aufhalten, dass man gewisse weibliche Attribute ausbildet, mit einer Essstörung kann man das aber schon. Also man hat plötzlich keine Rundungen mehr, man kann quasi diesen Konflikt, sich in eine Geschlechtsidentität fügen zu müssen, kann man ausweichen, man hat die meisten essgestörten Frauen, die ich interviewt habe, denen ist das gar nicht bewusst, also die wurden noch nie dazu befragt, was ihre Sexualität angeht, ihre Gebärfähigkeit, weil auch bei Bulimikerin oder Anoxenorie-Patienten relativ häufig dann auch die Menstruation aussetzt und dann dieses Kinderbegebären können oder menstruieren ist halt ausgeschaltet und äußerst konfliktbesetzt, spielt aber in der Therapie eigentlich selten irgendeine Rolle, also sollte man verändern, aber da ja die weibliche Perversion nicht existiert in der Forschung und bei relativ wenigen Autoren das überhaupt als Perversionsäquivalent wahrgenommen wird, gibt es da einen riesen Gap, also einen riesen Klaffen zwischen angewandter Therapie und theoretischer Forschung, genau. Ja? Es ist immer ein Konglomerat. Also. Wir haben ja, also ich habe ja versucht anzudeuten, dass es so ein Diffundieren von Geschlechtern gibt. Das heißt, alles, was ich über die Frauen sage, trifft in einem gewissen Maße auch für Männer zu. Und alles, was ich über Männer sage, trifft in einem gewissen Maße auch für Frauen zu. Ich sagte ja, es ist ein Erklärungsmodell. Also was beim Analysieren in der Therapie eigentlich nie wahrgenommen wird. Auch da kann es ja sein, dass derjenige, diejenigen, also wenn du mit solchen Menschen sprichst, also mit Bulimikerinnen oder mit Leuten, die sich ritzen, dann geht es sehr, sehr viel um Macht, Kontrolle, um Selbstbeherrschung, um Körperkontrolle und das sind so Aspekte, die du auch bei Männern finden wirst, ob die sich jetzt ritzen oder andere sexuell desaströse Dinge mit sich machen lassen, das ist ganz egal. Also jeder hat da sein Lieblingssymptom, glaube ich. Die verändern sich auch. Und Entschuldigung, es ist ja tatsächlich so. Also es gibt nie, also das kann man, glaube ich, generell sagen, es gibt nie, das ist ähnlich wie bei Pädophilen. Nicht jeder Pädophile, also die viele Pädophile wurden als Kind sexuell missbraucht, aber nicht jedes sexuell missbrauchte Kind wird pädophil. Das heißt, es ist keine eindeutige Herleitung. Das heißt auch, wenn sich ein Mann ritzt, muss das nicht ein solcher Konflikt sein, sondern es kann auch was anderes sein. Das ist aber etwas, was man vielleicht mehr mit berücksichtigen sollte. Genau. Dann gibt es noch eine spannende Theorie von Theodor Reik. Die werde ich mal so quasi aus dem Stegreif erzählen. Da geht es einfach darum, dass jede masochistische Perversion unterliegt wie jede sadistische Perversion. Die haben quasi eine Quelle und das ist eine sadistische Fantasie. Das heißt, sowohl der Masochist als auch der Sadist haben eine Fantasie, in der sie jede Rolle einnehmen können. Also das ist nicht unbedingt gesagt, dass man da festgeschrieben ist. Welche Rolle dort ausgelebt wird, ist relativ egal. Das ist so in Kurzfassung das, was Theodor Reik sagt. Also das Wichtige ist nicht an der Masochismus, dass man das Leiden sucht, sondern man lebt eine sadistische Fantasie aus. Genau. Gibt es dann noch weitere Zwischenfragen zu diesem relativ theoretisch komplexen Wulst an Theorien, die sehr abschreckend sind erstmal? Dann würde ich erstmal weitermachen und zwar mit den weiblichen Perversionen. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, was so bei den Männern, also diese ganzen Theorien, die ich euch vorgestellt habe, da ist das Gegenstand, der Gegenstand der Forschung ist dort eindeutig der Mann. Also Frauen sind erst seit 20, 30 Jahren ungefähr, was die Perversion angeht, Gegenstand der klinisch-theoretischen Erörterung. Und bis dahin galten Perversionen als ausschließliches pathologisches Privileg des Mannes. Das wird dann meistens damit begründet, dass Frauen bei der Geschlechtsidentitätsentwicklung, also ihr kennt es von Greenson, das wird angenommen, die Weiblichkeit sei sichergestellt, sobald die Frau von einer weiblichen Person bemuttert wird. Also einfach Identifizierung, zack, fertig, Frau. Das ist so der Status quo in den meisten Theorien. Ich erzähle es jetzt einfach so, weil wenn man das ausführt, ist es noch viel komplexer, dann führt das zu weit. Wir wollen uns ja heute ein bisschen konzentrieren auf 50 Shades of Grey. Und es gibt aber trotzdem einige Forscherinnen, die sich mehr mit der Weiblichkeit auseinandergesetzt haben und hier Theoretisches und Medizinisches ein bisschen mehr zusammengebracht haben. Da sind Judith Kestenberg und Doris Bernstein zu nennen, die erstmal theoretisch erfasst haben, dass auch Frauen schon frühkindlich ein Bewusstsein für ihren innergenitalen Raum haben. Ich habe vorhin an dem Beispiel dieses Erziehungsratgebers versucht deutlich zu machen, dass der immer noch sehr tabuisiert ist, also Weiblichkeit insgesamt, weibliche Sexualität, kindliche Sexualität. Und wenn man sich vorstellt, dass beim Jungen angeblich der Anblick des fehlenden Genitals beim Mädchen dafür reicht, Kastrationsängste zu entwickeln, wie schlimm muss es dann für ein Subjekt sein, das weder taktilen Zugang zum innergenitalen sexuellen Raum hat, noch ein Wort dafür, weil es ja sprachlich meistens auch ausgespart wird und auch keinen visuellen Zugang. Also insofern kann man annehmen, das ist in kurz die Theorie dazu, dass auch Frauen weibliche Kastrationsängste haben, die wahrscheinlich noch einiges krasser sind, weil mein Mann einfach in die Hose gegriffen, fertig ist, ist noch da, super. Frauen ist alles ein bisschen schwieriger und deswegen kann man annehmen, dass auch Frauen durchaus einen Anlass haben, Perversionen auszubilden, die sich auf diese Kastrationsängste, Ohnmachtsängste und solche Sachen beziehen. Genau, dann macht es etwas schwieriger, dass angenommen wird, beim Mann wird ja angenommen, die Perversion ist ein Ausweichen vor dem sexuellen Akt. Frauen können allerdings den Geschlechtsverkehr hervorragend für ihre sexuellen Perversionen nutzen. Da kann man sich herrlich quälen lassen, penetrieren lassen, schmerzlich was zufügen lassen. Also das fällt dann aber nicht auf, weil es ja im Rahmen des normalen Geschlechtsverkehrs passiert. Insofern ist es relativ schwer, dort korrelativ zu finden. Mit den Perversionen auseinandergesetzt haben sich Estella Weldon, Louis Kaplan und Sophienette Becker, die ist auch hier in Frankfurt, kann ich sehr empfehlen. Und die stellen auch noch klar, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Geschlechtsidentität sind der Konstruktion. Insofern ist das auch ein weiterer Beleg dafür, dass das Normale und das Perverse relativ schwer zu definieren sind. Also all diese Perversionen auch für beide Geschlechter ebenso konstruiert und unverbindlich verbindlich sind, wie das im Fall des Mannes ist. Über das Vorliegen weiblicher Kastrationsängste habe ich euch gleich gerade schon was gesagt. Für was jetzt die weibliche Perversion als Kriterium, also was Weldon, Sophienette Becker und Kaplan ganz, ganz gut herausarbeiten, ist, dass bei Frauen immer das Körperkriterium eine Rolle spielt. Also das ist nicht nur obligater Fetisch oder Wiederholbarkeit und solche Sachen, sondern es muss immer das Körperkriterium eine Rolle spielen. Das besagt, dass bei perversen Handlungen der Körper benutzt werden muss oder dies bei der Frau etwas anderes als bei Männern bedeutet. Also ich habe euch schon einige Beispiele genannt, das Ritzen zum Beispiel oder der Geschlechtsverkehr. Entschuldigung. Oder auch Essstörungen, die jetzt auch nicht so als hochgradig aggressiv wahrgenommen werden. Dann gibt es noch Beobachtungen zur perversen Mütterlichkeit. Also das Kind ist ein herrliches Partialobjekt. Da kann man sich schön dran austoben. Das wird ja auch, geht ja auch schön unter in der normalen Kinderpflege. Wer will schon sagen, ob ich das Kind jetzt ein bisschen zu heiß gebadet habe oder nicht? Ist nicht weit vom Waterboarding entfernt. Also was ist jetzt sexuell aggressiver oder schlimmer? Also wird aber nicht so wahrgenommen, weil wo kein Ankläger ist, da haben wir auch keine statistischen Werte für. Dann gibt es etwas, das nennen die Forscherinnen Macht des Uterus. Also es gibt eine hochgradig ansteigende Zahl an gynäkologischen OPs, Schönheits-OPs. Man kann sich die Schamlippen vergrößern, verkleinern, zunähen lassen, was auch immer so gerade gefragt ist. Man kann sich die Klitoris aufspritzen lassen, den G-Punkt aufspritzen lassen. Das beobachten gerade viele Gynäkologen und sind da relativ ratlos, weil erstens die Zahlen extrem zunehmen. Das wird dann mit Schönheitsidealen erklärt. Das ist aber eine herrliche Art, es sich selbst verstümmeln zu lassen und mit ein bisschen Therapie vielleicht regelbar wäre und nicht schneiden, man nicht schneiden muss. Da fehlen also auch so ein bisschen die Handhabung, die theoretischen Arbeiten zu. Der Körper als Partialobjekt an sich, das hatte ich, glaube ich, schon ein bisschen erklärt. Genau. Und ein großes... Ich würde erstmal hier einen Schnitt machen, weil ich gleich mal zum terminologischen Problem komme. Also ich habe euch jetzt versucht zu erklären, dass auch Frauen pervers sind, insofern auch durchaus eine masochistische oder sadistische Perversion ausbilden können. Und dass der Grad zwischen sadistisch und masochistisch gar nicht so regelbar oder erkennbar ist, weil männlich und weiblich, aktiv und passiv sind bei Freud, also in der Psychoanalyse, eher Richtungsbeschreibung. Das heißt, ich habe ein großes Spektrum an sadistisch-aggressiven, ich sagte ja, es basiert alles auf einer sadistischen Fantasie, eine masochistische gibt es eigentlich nicht. Und dort kann ich einfach weiter in Richtung passiv ausagieren, also mehr am eigenen Körper, mehr am Partialobjekt oder mehr in Richtung aktiv, dann bin ich vielleicht eher so ein Wärter von Abu Ghraib oder bei der Polizei. So, ne? Also gibt so waren jetzt Beispiele völlig aus der Luft gegriffen. Genau, also sind halt Richtungsverschiebungen und je nachdem, ob ich mehr auf der einen oder auf der anderen Seite bin, es ist halt vom Grad der Intensität und der sexuellen Lust ist es identisch. Das wird jetzt bei Frauen nicht so wahrgenommen, weil Frauen, die Zugriffsbereiche ihrer Opfer sind ja, wenn es um Sadismus geht eher pflegebedürftige Menschen, das sind Menschen, die sich nicht artikulieren können, das sind Kinder, Kleinstkinder, Kinder im Zugriffsbereich von männlichen Pädophilen liegen meistens eher im Bereich von präpubertär oder sagen wir mal so im Alter von 3 bis 6, je nachdem welche Präferenz besteht. Bei Frauen, die ja die Hauptpflegeakteurinnen immer noch sind, sind die Zugriffsbereiche eher im Säuglingsalter. Egal welche Art von, das wollt ihr gar nicht wissen. Und das unterliegt ja meistens der kindlichen infantilen Amnesie. Das heißt, es gibt da keine Ankläger. Insofern sind halt Männer die Täter in der Statistik und Frauen fallen da nicht so auf. Ähnliches gibt es mit Demenzkranken, Pflegebedürftigen, die alte Oma, die, was erzählt die, ne? So, das kennt ihr ja alle. Betreuungsschlüssel und sowas tun ja Übriges dazu, dass da nicht unbedingt Quälereien so auffallen. Also das sind so Problembereiche, die sich dem Thema so anschließen. Mit denen kann man sich so einen Sonntag auch verschönen. Gibt es dazu noch Fragen, dann würde ich erstmal da einen Break machen, sonst komme ich einfach zum Märchen Masochismus. Denn eigentlich, also viele beziehen sich ja, man fragt sich ja, woher kommt dieses Klischee, Frauen wären masochistisch, Männer eher Sadisten, obwohl wir ja wissen, dass es eigentlich mehr Dominas gibt als Dominussen, ich weiß nicht, wie das Wort dafür ist, Dominanzen, es gibt nicht mal ein Wort dafür, also muss da was dran sein. Freud hat 1924 eine Schrift publiziert, und zwar zum ökonomischen Problem des Masochismus. Das klingt erstmal abschreckend. Wollen wir noch ein bisschen warten? Wollt ihr noch mal? Also es klingt erstmal abschreckend, dabei geht es aber um eine Definition von verschiedenen Masochismustypen. Und einer davon ist der feminine Masochismus. Damit bezeichnet er, ich kann das mal vorlesen, kann ich nicht, finde ich gerade nicht, aber ich kann es euch erzählen. Also damit bezeichnet er eine feminine Einstellung beim Manne. Das ist sehr eindeutig dazu geschrieben. Das heißt, was ist eine feminine Einstellung? Ich habe ja gesagt, das sind so erstmal so Richtungsanweisungen, aber was kulturgeschichtlich als feminin gilt, ist ja Passivität, penetriert werden, ja, so, also alles, was so, man ist Objekt, es wird etwas mit einem gemacht. Das ist so das Feminine, das wird dem Femininen eher dem Weiblichen zugeordnet. Und Freud benutzt diese Begrifflichkeit, der feminine weibliche Masochismus, zur Beschreibung einer sexuellen Einstellung beim Manne. Das steht da so, das könnt ihr nachlesen, 1924, das ökonomische Problem des Masochismus. Es wurde aber immer so tradiert, als wären Frauen masochistisch. Also jede andere Schrift, die ihr später aufschlagen werdet, da wird die Frau als masochistisch bezeichnet, obwohl es eigentlich terminologisch etwas ist, was eine Einstellung beim Mann beschreibt. Also, warum auch immer. So, ich glaube, man liest, was man lesen möchte. Insofern kann man das sicherlich gesellschaftlich auch noch unterfüttern und begründen, warum sich das so tradiert hat. Freud und die Psychoanalyse sagen aber eindeutig nicht, dass masochistisch und weiblich in eins zu setzen sind, sondern es sind einmal Phänomene, die bei beiden Geschlechtern vorkommen, gleichermaßen, die auf eine sadistische Fantasie zurückgehen. Und wenn man schon vom femininen Masochismus spricht, dann spricht man über Männer. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg inzwischen. Das war es von mir auch eigentlich schon zur Perversionstheorie, zur psychoanalytischen Perversionstheorie. Ist alles unglaublich abschreckend. Was lernt man jetzt darüber über 50 Shades of Grey? Also in 50 Shades of Grey ist alles, was ich gerade erzählt habe, nicht enthalten. Da haben wir genau dieses Klischee, die Frau ist quasi die passive Unschuld, die erstmal richtig rangenommen werden muss, einen Stich und Orgasmus. Also ihr habt da ein Füllhorn an Klischees, an es gibt auch, also es gibt viele lustige Beschreibungen in der Zeit. Es ist ja einfach, dieses Buch niederzumachen, Blümchensex, was auch immer. Man kann das aber auch kritischer betrachten. Man kann zum Beispiel sehen, dass dort auf jeden Fall auch ein falsches Bild von der ganzen Bondage-BDSM-Szene gezeichnet wird, denn angeblich sei das ja so der Aufklärungsroman, wo jetzt Frauen endlich mal ihre Fantasien entdecken können. Tatsächlich vermittelt es ein relativ falsches Bild von BDSM und der ganzen Kultur, die ja nicht mal mehr in den Bereich der Perversion oder des Masochismus fällt, sondern in abgesprochene Spiele. Und das wichtigste Element dieser Szene ist das SCC, das Safe Sane Consult. Und das bedeutet, dass dort immer mündige, volljährige Menschen, welche einvernehmlich ohne dem oder der Partnerin zu schaden, bestimmte Praktiken ausüben. Die Regeln sind abgesprochen und sobald irgendein Schaden entsteht, wird abgebrochen. Es gibt immer ein Safe Word, es gibt Aftercare, kann man wahrscheinlich im doppelten Wortsinn verstehen. Also es bedeutet, wenn A B den Hintern versohlt, hat A danach wenigstens dafür zu sorgen, dass da eine Packung gekühlte Erbsen draufkommt. So, das ist Aftercare. All das findet in 50 Shades of Grey nicht statt. Also wir haben dort eine unaufgeklärte Person, der gesagt wird, naja, guck doch mal bei Google, da kannst du dominant und passiv nachschlagen. Soweit habe ich sogar gelesen. Da kannst du das nachschlagen. Das ist eigentlich nicht das, was in so einem Beziehungskonstrukt vorgesehen ist, sondern dort treffen sich zwei auf ein einvernehmliches Stell-Dich-Ein, die erstens darauf stehen und zweitens darüber aufgeklärt sind und drittens auch Vergnügen daran haben in diesem Buch. Vielleicht habt ihr auch den Film gesehen. Ist all das ja nicht der Fall. Genau, das sagt sie. Sie unterschreibt das aber auch nie. Wenn ich mich richtig erinnere, im Buch auf jeden Fall nicht. Und alles, was sie dort einschränkt, wird dann auch irgendwann wieder fallen. Also das, sie hält es nicht durch. Also wir haben nicht so die mündige Frau, die Alice Schwarzer da sehen möchte, weil er ignoriert zum Beispiel auch die Safe Words. Er praktiziert auch mit ihr Sex, ohne dass sie eingewilligt hat. Und man hat, es geht ja noch viel weiter. Also es wird halt von feministischer Seite wird viel kritisiert, also von anderen Feministinnen, dass wir dort eine Romantisierung von missbräuchlichen Verhältnissen haben. Also wenn Fritzel euch im Baumarkt auf eurem Job oder im Büro aufsuchen würde, also oder keine Ahnung, der Nachbar von nebenan, dann wärt ihr wahrscheinlich relativ irritiert. Wenn das der Prinz Charming macht, der euch stalkt und wenn er noch 5 Ferraris hat, dann sieht es aus wie der weiße strahlende Prinz. Eigentlich hat man da aber sogar Stalking-Momente im Buch oder im Film, die absolut romantisiert werden durch verschiedene Gedanken, die dann so nachgeschoben werden von der Protagonistin oder der Freundin oder sowas. Dann hat man, obwohl sie Nein sagt, hat man Verkehr. Und es wird dann damit relativiert, sie hatte ja dann einen Spaß dran, wäre jetzt aber in so einer Beziehungskonstellation falsch. Also wenn Nein heißt Nein. So, ne? Also solche Sachen hat man dort unglaublich romantisiert. Es wirft also nicht nur ein falsches Bild auf die ganze BDSM-Szene, sondern auch noch auf, was ist romantisch und was ist Stalking. Also man muss die Wahrnehmung immer ein bisschen korrigieren. Genauso wie wir wahrnehmen sollten, dass Frauen genauso sadistisch und aggressiv sind wie Männer, sollten wir auch bei Prince Charming vielleicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie beim Glöckner von Notre Dame. Also, ne? Also da ist so eine Doppelmoral, die da irgendwie romantisiert wird. Das wird halt sehr krass diskutiert und es gibt verschiedene Positionen. Das ist auch alles spannender als das Buch an sich. Genau. Ich glaube, das war es auch so im Groben. Also ihr könnt mich noch Sachen fragen. Ich kann auch mal Sachen wiederholen, wenn die unklar waren, aber sonst würde ich euch gar nicht weiter quälen.